nation rules the nation. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, coast to coast. Ja, ihr seid bei Radio Ostfriesland und nach The Magic of Reggae seid ihr jetzt bei Coast to Coast. Und am Mikrofon begrüßen euch Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Wie immer zu einer Stunde feinster ja, Rap-Musik. Ist es heute vor allem deutsche Rap-Musik? Denn Adrian, der mir hier gegenüber sitzt, wird uns leider für ein halbes Jahr verlassen. Hoffentlich immer noch weiter einige schöne Stücke und kurze Sendungsteile einschicken. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir heute nochmal massive Ladung Deutschrap. Nur feinste Qualität, wie ihr das gewohnt seid. Und die Deutschrap-Artisten haben das auch berücksichtigt und haben noch kurzerhand eben ein paar fette Alben auf den Markt geworfen. Ach. Und wir fangen an mit der neuen Maxi von Too Strong. Sie haben es wirklich geschafft und sich nochmal zusammengetan und ein neues Album released. Oder das heißt, es kommt raus am Montag, wird heißen Dream Machine. Und wir hören jetzt von ihrer Single, die jetzt schon rausgekommen ist, die heißt Purer Rap, aber wir spielen die B-Seite Back and Four im Remix. Too Strong. Du darfst nicht vergessen, dass der Feind nur Bilder hat, hinter denen er seine wahren Motive versteckt. Zerstöre die Bilder und du besiegst den Feind. Vergiss nicht, der Ehre unserer Brüderschaft getreu zu sein. Für alle Fucker 2005. Ja, yes. So mach mal Platz und lass die Chefs Rap reacten. Es gibt noch mehr als nichts aussagen und Schwanzleck. Nur da seid ihr gut drin, also tut ihr das zur Belohnung. Gibt sie Chart, schnell Aufstieg an meiner Top. Desto steiniger die Abfahrt. Für einen Tag der Shining Star, den jeder will. Nichts anderes, das One in Wonder, also nichts Besonderes. Doch wir sagen dir, was wir haben, da was Außergewöhnliches. Too Strong, Zero Nation geben extra dicken Fick. Wir kicken harte Rohkostics, das schwer verdaulich ist. Die zu Fleisch gewordene Wiedergeburt von Freshness. Das Ruhe im Fanal pressen ihre Seelen auf schwarzes Material. Seid ihr noch dope und blessed auf dem Teller noch stark. Weil wir deep, strong und undercover bleiben. Yo, mit jedem Schritt auf Dortmunds Straßen Geschichte schreiben. Weil wir's lieben, leben, hassen, lieben, leiden. Only the strong survive, durch Hip-Hop bleiben. Sind auf Straßen, Promo, Silo, Nats zum Kampf und Tour mit Tussung, Logo, Marker, Tusche, Spray, Cat, Mike, Beat zum Masterplan. Raps mit Inhalt, vollkommen in jedem Satz. Zurück in der Zukunft, willkommen auf unserem Spielplatz. Wir haben Neigungen, äußern Meinungen. Schreiben verdammten Scheiß, verbalen Steinbruch zu deiner Steinigung. Wir bringen ein Kreuz mit und nageln euch fest. Die Kuh, die Zeichen setzt Beton ab. Durchstartet, die große Ruhe vor dem Sturm, die auf den Donner wartet. Denn das Schicksal, Jungs, setzt kein König matt. Wer es ihm nicht Schach geboten hat, wir sind Kings. Oh my God, oh my God. Ich will die Köpfe bang sehen, bis die Saba aus dem Hals drauf. Oh my God, oh my God. Rap in Perfektion, hör wie Tussle Murder Skills drop. Oh my God, oh my God. Hier ist dreckig schwarz wie die Seele im Ruheport. Oh my God. Schon Hip-Hop and we don't stop. Ihr seid zum Kotzen. Rap-Bitch-Fotzen. Werd noch nicht mal gebeitet, wenn TS kickt halt ihr am Glotzen. Verdammte Motherfucker, Cocksucker, ich hab euch satt. Ich liebe eckige Styles, ihr bügelt Hip-Hop glatt. Wir haben's nicht nötig, eure Kacke zu biten, auf eurer Welle zu reiten. Aber wenn ihr wollt, können wir uns streiten. Ich piss auf eure Raps, weil ihr denkt, ihr werdet die Chefs. Aber nix ist außer Chris, Dose, Def, Def, Def. Wir halten die Zügeln uns, natürlich nicht. Und Royal TS geht über'n Strich. Wir geben euch die Beats, die ihr vermisst. Pure Dose, Dose, der lange Funky Chris. Zurück zum Thema, ihr seid langsam wie die GEMA. Ich zähl euch an einer Hand ab, 1, 2, 3, 4, 5 Schema. Ihr seid einfach gestrickt, wie Oma Emmas Pulli. Eure Raps so deep, wie ein überfluteter Gulli. Ihr scheidet aus wie Trulli, ihr seid schwul wie Bulli. Ich schreib euch der so wie Rakim seinen Kuli. Ihr tragt Bärte wie ein Schwuli, riecht sogar nach süßem Zuli. Aber Doe schwitzt und schreibt und rappt nicht wie du Rookie. Du warst doch gar nicht bei Bushido auf ersten Dan. Heute Nepper statt Rapper wär ich doch lieber zu Budokan. Ihr geht nicht, ihr rennt, ihr lebt nicht, ihr pennt. Deshalb 2005 TS und Dortmund represent. Oh my God, oh my God. Ich will die Köpfe bang sehen, bis die Saba aus dem Hals drauf. Oh my God, oh my God. Rap in Perfektion, hör wie Tussung Murder Skills drop. Oh my God, oh my God. Hier ist dreckig schwarz wie die Seele im Ruheport. Oh my God, oh my God. Back and forth, too strong Hip-Hop and we don't stop. Oh my God, oh my God. Ich will die Köpfe bang sehen, bis die Saba aus dem Hals drauf. Oh my God, oh my God. Rap in Perfektion, hör wie Too Strong Murder Skills drop. Oh my God, oh my God. Hier ist dreckig schwarz wie die Seele im Ruheport. Oh my God, oh my God. Back and forth, Soundbag mit deutschem Hip-Hop. Oh my God, oh my God. Du darfst nicht vergessen, dass der Feind nur Bilder hat, hinter denen er seine wahren Motive versteckt. Zerstöre die Bilder und du besiegst den Feind. Vergiss nicht, der Ehre unserer Brüderschaft getreu zu bleiben. Alright, das waren Der Lange, Dose, Funky Chris und DJ Brocke, aka Too Strong. Am Montag erscheint ihr neues Album Dream Machine, das es garantiert nicht nur für eingefleischte Too Strong-Fan sein muss. Ja, und das war gerade Back and Four von ihrer Single Purer Rap. Das Album und die Single erscheinen auf The A-Label, vertrieben von Rough Trade. Und wir haben einen Geheimtipp für alle Vinyl-Liebhaber. Yes, ein Bekannter von mir hat den Langen auf einer Ride for Gold Jam getroffen und hat ihn natürlich gleich nach dem Album gefragt und was so geht. Und der Lange hat den Tipp gegeben, sich ganz schnell darum zu kümmern, denn zumindest auf Vinyl werden nur eine geringe Stückzahl gepresst. Und wir kommen zur nächsten Neuvorstellung. Es handelt sich um das Album Pale Wolf von Pale One. Und es ist erschienen auf Starting Lineup, auch jetzt vor ein paar Wochen. Und es ist, würde ich sagen, eins der deepsten und ehrlichsten deutschen Rap-Alben, die 2005 rausgekommen sind. Er macht teilweise klare Ansagen an Deutschrap, wie er zurzeit im sogenannten Mainstream oder halt in der Öffentlichkeit gesehen wird und wirkt dadurch auch teilweise zu Recht ziemlich wütend. Und wir hören jetzt aber einen sehr, einerseits sehr nachdenklichen, aber auch in der letzten Strophe dann wieder sehr positiven Song, der so eine Fortsetzung ist von seiner letzten EP Mensch bleiben. Und zwar der Track Ist das wichtig? Und der Beat stammt von keinem geringeren als Roy Marquis. Pale One mit Ist das wichtig? Mensch hier. Ich versuche in jedem Text was von mir zu erzählen, denn es macht keinen Sinn, euch mit mehr Lügen zu quälen. Denn wer gesteht sich ein, dass der Mensch einfach schlecht ist, verkommen nur an sich denkend und weiß, was recht ist? Wer würde wirklich sein Leben für einen anderen opfern? Für jemand da sein, okay, doch ich vernehme Stottern, wenn's darum geht, das Hab und Gut zu teilen. Ich trage Wut zum Grab, ich will mich mit dem Sterben beeilen. Mein Ich verändert sich stetig, wohl eher zum Bösen. Wer nimmt's mir übel? Meine Rechte sind Killen und Dösen. Mein Interesse beschränkt sich nur auf mich und was dich angeht, ist mir egal. Ich bin Mensch, bin Mensch, ich bin Mensch. Was soll aus mir werden? Leb ich richtig? Ich verschließe so viel in mir drin. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Ist das wichtig? Was soll aus mir werden? Leb ich richtig? Ich bin offen und zeig, wie ich bin. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Ich seh nur die Fehler anderer, ich bin perfekt. Ich zelebriere meine Ankunft, wer zollt mir Respekt? Ich setz alles dran, weiterzukommen, ob ein Freund auf der Strecke bleibt. Ich bau die Bomben, begehre nie des anderen Existenz. Meine Kinder werden streng erzogen, Punkt, intelligent. Ich werd Willen brechen, nur um ihnen meinen aufzuzwängen. Was juckt's mich, wenn sie das in ihrem Leben nie verdrängen können? Denn sie wissen nicht, dass meine Kindheit nicht schön war. Ich der Fehler bin und Alkohol es schön macht. Mein Interesse beschränkt sich nur auf mich. Und was dich angeht, ist mir egal. Ich bin Mensch, bin Mensch, ich bin Mensch. Was soll aus mir werden? Leb ich richtig? Ich verschließe so viel in mir drin. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Ist das wichtig? Was soll aus mir werden? Leb ich richtig? Ich bin offen und zeig, wie ich bin. Ist das wichtig? Ich versuche jeden Tag den Fehler zu finden. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich in Gedanken ertrinken. Aber was mache ich falsch? Ich beweise doch Hilfsbereitschaft. Oder gewinnt denn nur der Depp, der dem anderen ans Bein kackt? Ich hab für alle Menschen ein offenes Ohr. Dabei vergesse ich halt meine Probleme, aber das kommt vor. An meinem freien Tag helfe ich, wo ich nur kann. Und ist eure Arbeit getan, ja, dann kommt halt meine dran. Mein Fehler? Ich hab bis zum heutigen Tag nicht kapiert, dass Gutmütigkeit nur ausgenutzt wird. Mein Interesse beschränkt sich nicht auf mich. Und was dich angeht, ich bin für dich da. Ich bin Mensch, ich bin Mensch, ich bin Mensch. Was soll aus mir werden? Leb ich richtig? Ich verschließe so viel in mir drin. ist das wichtig? Ist das wichtig? Ist das wichtig? Was soll aus mir werden? Leb ich richtig? Ich bin offen und zeig, wie ich bin. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Ist das wichtig? Ey yo, ey yo, ey yo. So sieht's aus. Denn wer zeigt mir denn wirklich sein wahres Gesicht? Sein wahres Gesicht? Keiner, keiner, keiner. Komm, oh. Hell one, hell one, hell one. Roy McKee, Roy McKee, Roy McKee. 2004, 2004. Pal One, ist das wichtig? Von seinem Album Pal Wolf. Der Beat gerade war von Roy McKee. Pal One ist aus Mannheim und das ist sein Debütalbum. Und der Track gerade war auf jeden Fall sehr deep und eine Mischung zwischen Realität in den ersten beiden Strophen und Realität von auch in der dritten Strophe, aber eine andere, die hoffnungsvolle, so wie es hoffentlich ist bei allen Menschen. Und wir hören jetzt noch mehr vom Rap. Der Beat ist produziert von Brisk Fingers, wie fast das ganze Album. Aber es sind auch Beats dabei, zum Beispiel von Tobaya, von Noisy Stylus oder Codex oder Cool DJ GQ. Oder Pal One selber hat sogar auch einen Beat gemacht. Was noch interessant ist, er hat das Album seinem verstorbenen Bruder gewidmet. Diejenigen von euch, die das Jonesman Mix CD Tape von Pal One und Jonesman zusammen kennen, wissen ja auch, dass die beiden einen Track für ihre jeweils verstorbenen Brüder gemacht haben. Und das, finde ich, sollte man erwähnen. Und wir hören jetzt mehr vom Rap und da löst er ein bisschen die Fassaden, die die Rapper um sich aufbauen. Hört selbst. Mehr vom Rap und mehr vom Beat und ihr kriegt mehr vom Track und mehr für Sweets, denn ich lass euch am liebsten ganz nah ran, dann seht ihr am besten, was PAL so kann, denn ich open my heart für die ganzen Fans, hab keine Angst, dass ihr merkt, ich hab keine Clans, denn ich split das Ding wie Bücher in zwei Hälften, geb es euch mit zum Lesen für die bitteren Kälten, denn dann seht ihr auch gut, MCs sind nur Menschen, geschmückt mit viel Scheiße, aber kalten Händchen, trotzdem machen sie Fehler, gehen falsche Wege, ob das Image, das zeigt, was glaubt ihr nie im Leben, wow. Mehr vom Rap und mehr vom Beat und ihr kriegt mehr vom Track und mehr für Sweets, denn ich lass euch am liebsten ganz nah ran, dann seht ihr am besten, was PAL so kann. Ihr kriegt L mehr von mir und mehr vom Herz und ihr kriegt mehr fürs Bier und mehr vom Vers, denn ich lass euch am liebsten ganz nah ran, dann seht ihr am besten, dass PAL nichts kann. Keiner glaubt mir, was ich im Dunkeln sah. Sah Dinge, die ich nicht mal seh, wenn ich betrunken fahr. Ich sah Kämpfer verlieren für nen Butt im Bett. Ich sag, du bist nicht wert, komm, hau ab, verreck. Denn ihr geht mit dem Hass, geht mit den Wacks. Ihr macht ein Ding zum Sommer, ich blut 1000 Tracks. Aha. Am nächsten Morgen geht's mir deutlich besser. Du wachst auf, unter deinem Kissen liegt ein Dolch und zwei Messer. Denn dein Stolz ist weg, die Kraft ist weg, der Saft ist weg. Suchst nach Rat, kriegst als Antwort Depp, das ist Rap. Bist du ne Pussy oder tight im Game? Ich sag, ah, ich fick genug und das ohne Fame. Denn ihr kriegt mehr vom Rap und mehr vom Beat. Und ihr kriegt mehr vom Track und mehr für Sweets. Denn ich lass euch am liebsten ganz nah ran. Dann seht ihr am besten, was PAL so kann. Ihr kriegt L mehr von mir und mehr vom Herz. Und ihr kriegt mehr fürs Bier und mehr vom Vers, denn ich lass euch am liebsten ganz nah ran, dann seht ihr am besten, dass PAL nix kann. PAL nix kann. Komm, ja. Ich erzähl euch wenigstens was von mir. Es gibt keine Grenzen. Singt mit mir. Yes, ich mach eine L bis hin zur P und danach leg ich mich halbnackt zum nächsten See und nutze die letzten zwei Stunden Freizeit für mich, denn der Job holt mich, es gibt kein Highlight für mich. Tja, ich seh Deppen, die denken, Rap wäre Reichtum, von denen müsste mal jeder zum nächsten Beistuhl, aber kein Zutritt, dein Rap hat gelogen, du darfst nicht gehen auf gesegnetem Boden. Ich mach Ghost Shit und du noch nen Host Clip, die Frauen sind hübsch, aber leider dein Flow Shit. Meines Erachtens gehört Rap auf den Index und verboten, wenn ich nur sinnlos dahin flex. Mehr vom Rap und mehr vom Beat und ihr kriegt mehr vom Track und mehr für Sweets, denn ich lass euch am liebsten ganz nah ran, dann seht ihr am besten, was PAL so kann. Ihr kriegt L mehr von mir und mehr vom Herz und ihr kriegt mehr fürs Bier und mehr vom Vers, denn ich lass euch am liebsten ganz nah ran, dann seht ihr am besten, dass PAL nix kann. Hey yo, so sieht das aus, his madness, press. Nix von denen, ich bin ehrlich zu euch, bei mir läuft Blut in Venen. Meine Persönlichkeit zeige ich ohne Scham. Ich bin Mensch und das ohne Plansch. Hey yo. Power. Alright, so viel zu Pal One. Kommen wir zwischendrin noch zu einer alten englischen Platte. Und zwar spiele ich euch etwas vor von den Grave Diggers. Das Album ist erschienen 1994, heißt Six Feet Deep. Die Grave Diggers sind The Gatekeeper aka Fruk One, The Grim Reaper aka Poetic und dazu natürlich Prince Paul und The RZA vom Wu-Tang Clan. Ist ein sehr schönes Album, wie der Name Grave Diggers schon sagt. Geht es viel um den Tod und damit verwandte Themen. Dementsprechend hören wir jetzt 1-800-SUICIDE. Und der Refrain ist übrigens aus einem alten KRS-One-Tune gesampelt. Pretty fast. You don't stop and look around every once in a while. You could miss it. Six fucking devils stuffed up playing brave guard. Had the fucking nerve to try to enter my graveyard. I'm the resurrector. Be my sacrifice. Commit suicide and I bring you back to life. The first was convinced. Stuck a water hose in his mouth. Fat full blast so his head can explode. Second one said, that's good but I could top it. Put an axe up to his head and then he chopped it. Bloodshot out in every direction. The rats didn't know what to do. live wire, set your balls on fire. Better yet, go hang yourself with a barbed wire. Three and four fell deep into the spell and ran to the zoo, locked themselves in the lion's den. Number five said it ain't worth being alive. Smoked a dust swing, mixed it with cyanide. The only one who escaped was number six. He went home, sat in the tub and slit his wrist. Yeah, more graves a day. Goodbye, there's no need to cry, 'cause we all die. Ja, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Das waren die Grave Diggers. Und wir kommen jetzt zu einem Punkt, auf den wir uns schon sehr freuen. Und zwar haben wir die Ehre, euch eine Münchner Underground Crew vorzustellen. Und zwar handelt es sich um Creme Fresh. Und die haben jetzt in Eigenregie ihr Album Frische Spuren, Fresh Tracks, also der Titel auf Deutsch und Englisch, herausgebracht. Ihr könnt das beziehen entweder auf ihrer Webseite creme-fresh-crew.de oder über mz.com. Ihr wisst ja, mz.e, allseits bekannte Internetseite. Ja, zuerst ein paar Infos über Creme Fresh. Die Jungs sind ungefähr seit 3 Jahren jetzt zusammen, Creme Fresh. Und ihr Album, Frische Spuren, Fresh Tracks, ist jetzt in der Juice zum Nachwuchsalbum des Monats gekürt worden. Und nicht zu Unrecht, sondern sogar sehr zu Recht. Die Juice lobt besonders irgendwie ihren Flow, aber ich finde mindestens, wenn nicht sogar noch viel lobenswerter, die Inhalte. Und die sind da wirklich sehr vielseitig. Die haben Tracks, die einfach klassische Representer sind oder ein Lied über ihre Stadt, über München und über ihre Homies und über Rap. Die haben Battle-Tracks dabei, aber genauso deepe Sachen oder lustige Sachen. Zum Beispiel kann man den Hidden-Track sehr hervorheben. Der Exportist, der rettet euch vor Kommerz-Radiosendern, sehr gelungen. Und genauso abwechslungsreich wie die Lyrics sind, sind auch die Beats. Und da erzähle ich euch jetzt mal, wer Creme Fresh genau ist. Und zwar die Beats macht der Bastler. Fast alle Beats, bis auf 2 Tracks, die von Malibu Beats sind, hat er immer seine Finger im Spiel. Selber sehr musikalisch, spielt Trompete bei einigen Tracks. Und die MCs heißen Keno, und Antonio. Und wir hören jetzt einen vom Beat her sehr modernen Track und von den Lyrics, ja, geht so in die lustige Richtung. Und aber auch kritisch. Der ist so ein Track, der sehr viel beinhaltet, den man glücklicherweise in keine Schublade schieben kann. Und zwar heißt er Plastik, Creme Fresh. Der Bulle, der dich fisst, ist da raus. Und sitzt du im Mackie, dann isst du's auf. Du zahlst dafür, wenn du dir Kippen kaufst. Dein Zahnarzt macht deine Dritten draus. Du siehst nie, wie viel du Shit mit raus. Und ein paar Leute machen sogar Hits daraus. Top 10 Charts sind damit vollgestopft. Voll mit Pop-Erfolg, folgt, denn sie wollen es doch. Ich frag mich oft, hat das Volk Holz im Kopf? So viele Nasen machen Gold aus Schrott. Und sogar Satans Sohn sagt, er folgt nur Gott. Sprich Plastik, weil das schwarze Gold ihn lockt. Was sollte ich noch denken und zu Wahlen gehen, wenn das nur Plastikstimmen sind, die gar nichts zählen? Warum auf die Barrikaden gehen? Was es bringt, kann man abends sehen in Tagesthemen. Warum noch auf Idealen bestehen? Ist Vaterstaat nur dazu da, uns auf den Arm zu nehmen? Es ist atemnehmend, wie viel Kacke passiert. Was ist denn hier noch zu retten? Ich kapituliere, denn wenn der Kampf gegen Plastik eh für die Katz ist, gebe ich auf und mach mit und klatsch mit. Rap nicht, werd ich Superstar mit Plastik, Titten, Plastik, Lippen, Plastikhaar. Denn ich hab's drauf. Und wenn keiner mir den Kack abkauft, dann red ich nackt auf. Ich kann machen, was ihr wollt. Die Welt ist aus Plastik. Kauf aus dem Kaufhaus. Helden aus Plastik. Mal kippen, aber es gibt welche aus Plastik. Ja. Ist das denn fair? Ja, passt mir das nicht, passt her. Passt nicht her. Ihr könnt nix tun. Die Welt ist aus Plastik. Kauft aus dem Kaufhaus. Helden aus Plastik. Frauen, aber es gibt welche aus Plastik. Boah, krass. Yo. Viel zu oft seh ich, was hier aus Plastik ist. Dass ich Kopf krieg, wenn ich vom Kasten sitz. Drück auf Plastiktasten und pack es nicht. Kann es fast nicht fassen, es läuft fast nur Mist. Shakira wieder auf Viva und wieder Taf und Blitz. Und immer wieder und wieder Dieter, das Sackgesicht. Ich hab es dick, ich raff es nicht. Von Giga bis Kiga sieht man, was Plastik ist. Und zwar beim Pocher die 10, bei Popstars die 10. Gott hab kein Bock, so'n Schrott anzusehen. schalte ich aber aus. Drehe das Radio auf, komm, Pop, Schrott, doch, rege mich gar nicht auf. Geh auf die Straße raus, dort wird sich gerade besser. Treffe nur harte Checker, Schwätzer auf Rasendrescher. Rede mit Labersäcken, reden von harten Ecken, reden von Bahntoiletten, in denen sie gerade verchecken. Reden, dass sie so leben, weil sie die Kohle brauchen. Von ihrer harten Gegend, ja, München, Bodenhausen, zu viel Fake, Paar. Globalisierungsgegner, sie sind McDonalds-Kunden und tragen Nike-Sneaker. Yo, Nike-Sneaker. Sie tragen Nike-Sneaker. Ey, yo, yo. Nur für den Fall, Plastik ist überall. Meine Identität ist ne Karte aus Plastik. Michael Jackson hat ne Nase aus Plastik. So viel Fake wie Haare aus Plastik. Yeah, yeah, yeah, yeah. Passt nicht mehr, passt. Wem das nicht passt, der passt nicht her. Meine Identität ist ne Karte aus Plastik. Der King of Pop hat ne Nase aus Plastik. So viel Fake wie Haare aus Plastik. Ey yo, check diesen Track, denn der Track heißt Plastik. Und all der Dreck, den ihr wegschmeißt, Plastik. Dein Beef ist nix, nur aus Plastik. Du rauchst Weed, rauchst Peace aus Plastik. Die neue S-Bahn ist aus Plastik. Zu viele Lästern, Mist aus Plastik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Plastik. Creme Fresh mit ihrem Track Plastik von ihrem Album Frische Spuren, Fresh Tracks. Creme Fresh haben sich unter anderem, bis sie diese CD rausgebracht haben, einen Namen durch ihre hervorragenden Freestyle-Künste gemacht. Und zwar als kleiner Beweis. Die haben von 7 Freestyle-Battles, die seit 2002 in München stattfanden, 6 für einen von sich entscheiden können. Das heißt, Keno und Antonio haben 6 von 7 abgeräumt und standen sich sogar 3-mal im Finale selbst gegenüber, unter anderem bei der 101 Freestyle Battle Tour 2004. Und sie haben mit ihrem Album, wie sie selber auch schreiben und was ich aber nur bestätigen kann, widerlegt das Vorurteil, dass Freestyler, wenn es darum geht, Lyrics aufs Papier zu bringen, nichts drauf haben. Das Vorurteil haben sie widerlegt. Und ihr solltet noch wissen, dass die CD 17 Tracks stark ist. Die Jungs haben sich nichts nehmen lassen, haben wirklich ein ordentliches Debüt hingelegt. Und ja, wir werden jetzt noch einen Track anhören, der vom Beat her eher ruhiger ist, eine schöne Melodie und der auf jeden Fall eine schöne Ankündigung an uns alle ist, an unser, wie sagt man da? Naja, ist auf jeden Fall beweg dich. Das reicht eigentlich als Aussage. Wenn es draußen in Strömen pisst und ich merk, wie schön es ist, dass ich sitz, wo ich sitz und nicht, wo's blitzt, wo Blut für Sprit spritzt, wo du Schiss kriegst, weil die Triple Six dich fickt. Zu fix. Dann sitz ich da und ich denk mir, warum ist es manchmal viel zu eng hier? Hier, wo ich Platz hab, hab, was ich brauch, brauch nix als das, was ich hab in meinem Bauch. Bin satt, hab satt, dass ich oft nix mach, statt dass ich das mach, was mir taugt. Yeah, yeah, yeah. Es taugt mir nicht, wenn ich glaub, dass mich was hält, weil ich weiß, dass ich jetzt nicht selten selbst bin. Was mir fehlt, wird wohl Disziplin sein. Denn in alles, was man tut, steckt man Energie rein. Penne immer wieder mal vor MTV ein, statt dass ich ein Beat reinhau und dann fang zu freestylen. Ich lieb mein Leben, keine Frage, meine Lage ist gut. Ich lieb mein Leben, habe es gut, aber ich tu zu wenig, habe gute Pläne, aber es regt mich auf, ich red drumrum, steh drumrum und dabei geht's um Bewegung. Drum, beweg dich, bist du noch beweglich? Red nicht drumrum, weil's zu schnell zu spät ist. Man überlegt sich's und tut es dann eh nicht. Ich mach viel zu wenig und das sieht mir ähnlich. So frage ich mich selbst oft, wozu bin ich fähig? Anstatt dass ich sag, ich versuch's und dann seh ich's. Yo, yo, yo, yo, yes, yo, yo, yo, yo. Wer weiß schon, was er hat, bevor er weg ist. Wer kann nicht rum, sondern streck dich nach den Sternen, aber tust, denn es geht voran. Also beweg dich, Mann, beweg dich, erheb dich, nehm dich zusammen, Mann, Mann, beweg dich, Mann, das geht's nicht voran. Verdammt, Mann, ich hab nen Job und ein Dach überm Kopf, mein Regal und mein Schrank voll mit Sachen gestopft. Also was noch, es passt doch, ich hab doch genug, es passt doch, ich hab es doch gut. Doch ab und zu, da mag mich die Wut oder ich fühl mich schlecht, wie wenn's Publikum tut. Geht es mir echt schlecht, bin ich nur schlecht drauf. Hab ich, weil ich hab, was ich brauch, da gar kein Recht drauf. Manchmal hock ich da und hab ein Problem, denk zu viel nach, statt dass ich was unternehm. Oder rede von gestern und bin heute am Meckern. Anstattdessen könnte ich für mich etwas verbessern, besser. Leichter gesagt, als in die Gänge gekommen, gleich unter den Teppich gekehrt, statt in die Hände genommen. Ich glaube, ich bin zu selten an meine Grenzen gekommen. Hab mir schon so viel vorgenommen, doch was vollendet man schon? Klar hat irgendwer mehr in seinem Leben geschafft. Doch es wird immer jemand geben, der noch weniger hat. Darum bin ich dankbar für das, was ich hab. Versuch das Beste draus zu machen und ich hoffe, es klappt. Ab jetzt werden Chancen am Schopfe gepackt. Und wenn ich doch was nicht schaff, dann wird sich locker gemacht. Denn ich denke, mir muss mein Glück immer bewusst sein. Stück für Stück weiter, es darf nicht Schluss sein. Nein, ich halt nicht an, ich muss tun, was ich kann, weil ich's kann. Denn ich habe bis hierher viel sehr leicht erreicht. Doch vielleicht wäre oft mehr drin, wer weiß schon, was er hat, bevor es weg ist. Meckern nicht rum, sondern streck dich nach den Sternen. Aber tu's, denn es geht voran. Also beweg dich, Mann, beweg dich. Erheb dich, nehm dich zusammen, Mann. Mann, beweg dich, anders geht's nicht voran. Wer weiß schon, was er hat, bevor es weg ist. Meckern nicht rum, sondern streck dich nach den Sternen. Aber tu's, denn es geht voran. Also beweg dich, Mann, beweg dich. Also bleib in Bewegung, komm, beweg dich. Bastler am Beat. Beweg dich von Creme Fresh aus München. Und ich will euch noch kurz erzählen, wie ich auf diese Gruppe gekommen bin. Und zwar, ich habe sie live gesehen. Als ich das letzte Mal in München war, war ich bei DJ Explicit's Pasta Rhymes. Und da sind die Jungs aufgetreten. Und ja, die haben sich sofort in mein Gedächtnis eingebrannt, unter anderem mit interessanten Reimen wie 089 und nicht 0815. 089 ist die Telefonvorwahl von München. Und ja, dann habe ich sie einfach angeschrieben und sie gefragt, ob sie Lust haben, dass wir das Album hier vorstellen. Und für euch bleibt jetzt nur noch der Weg in den Plattenladen oder der Weg auf mz.com und ihr holt euch das Ding. Kostet, glaube ich, 8 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ja, und für alle, die für die Musik erstmal kurz kein Geld ausgeben wollen, die können jetzt anrufen hier und ein schönes Rap-Album gewinnen. Ich denke, wir verlosen Mobs Wanted Album, ha? Wie heißt das? Zeichensprache. Richtig schönes Album, deep Lyrics, deep Beats. Ja. Wir haben vor 2 Sendungen, glaube ich, wo die Jungs von hiphop-leer.de hier waren, haben wir die Single von ganzem Herzen gespielt. Und jetzt gibt es das ganze Album, noch eingeschweißt, ganz frisch. Die Telefonnummer ist 04921 und dann die 915576. Die 04921 für Emden 915576. Und wir hören jetzt einen Tune von DJ Vadim's Band Oneself. Yo, Platini. Vadim, pomelo. Oneself. Está bien. Está bien. Está bien, sí. Dámelo, dámelo ya. Tu rollo me aburre, siempre más de lo mismo. ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿No estás seguro de ti mismo? ¿Se te jodió algún mecanismo? Hablar es facilismo, no es dificilismo. Ya lo ves, me va bien, me muevo por el extranjero. No controlo el inglés y no me ponen peros. Será por algo, Tarrasa, Barcelona, Londres. Tremendo, no solo un nombre, es el hombre. Siempre en mí las historias de mi barrio. Tiene gracia, mi segundo apellido aquí es Warrior. Y no me la flipo, sigo igual que siempre. Hay una pequeña diferencia, ahora sueno en los 5 continentes. Todo tiene su momento, amigo. Solo que el momento te dejó y vino eternamente conmigo. En el juego existen las malas jugadas y para jugar hay que saber. Y tú no sabes nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. We're on a mission to search deep in your soul. More ambitious ambitions that show the truth of gold. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. We're on a mission to search deep in your soul. More ambitious ambitions that show the truth of gold. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. I wish that temporary would trap me. It would only wrap me in this familiar fast beats. Deftly defining, so denying. Diligently distracting, but so inviting. The drug induced, life is the future. Lazily laughable, lying losers. True silver and crucial, my boosters and users. My brain enhanced boosters. feelings inside the optimist guy. You feeling alright, you feeling divided inside. The blind side from view, one side in life, while being divided in two. My world, my art, at the bottom of it lies my heart. We're on a mission to search deep in your soul. For ambitious ambitions that show the truth of old. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. We're on a mission to search deep in your soul. For ambitious ambitions that show the truth of old. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. My right hand has a tendency to itch when the mic's not in it. My throat and tongue twitch in anticipation. Can't wait to aid in the emancipation of a thought, a reflection, an idea, an outburst, an outcry, whatever the mood or motive. I watch like what's wrapped around my left wrist and wait for the moment and seize it like an ATF search procedure. Feel the sting of ice water on the backs of sunbathing non-believers, dumb, begging, flaking, taking the radiation like they hope for mutation. The sensation of changing, heartaches and brain pains, the elation from gaining beyond what words can explain when you make a little headway against the grain. We're on a mission to search deep in your soul. For ambitious ambitions that show the truth of old. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. We're on a mission to search deep in your soul. For ambitious ambitions that show the truth of old. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. Alright, das war die Band Oneself mit dem Tune Visions of Visions. Wie wir euch das letzte Mal schon berichtet haben, spielen Oneself auch auf dem Hip-Hop Camp, was Mitte, Ende August stattfindet, 100 Kilometer östlich von Prag. Checkt unsere Website oder checkt www.hiphopcamp.de für weitere Infos. Lohnt sich auf jeden Fall. Noch kurze Info zu Oneself. Es ist eine Band von DJ Vadim aus London, Blue Rums 13 aus New York. Und der Sängerin Yara Bravo, den Tune, den wir eben gehört haben, der war zusammen produziert mit DJ Woody, ehemaliger ITF-Champion, und dem Rapper Tremendo aus Terrassa in Barcelona. Oneself haben eine LP released auf Ninja Tune, die heißt Children of Possibility. Und das ist sehr schöner, verspielter, deeper Rap mit feinen englischen Lyrics drüber. Im Hintergrund läuft das pura Rap-Instrumental von Too Strong. Und wir kommen zum nächsten Höhepunkt. Und zwar stellen wir euch jetzt nach Creme Fresh eine weitere Münchner Crew vor. Allerdings sollten die schon ein wenig bekannter sein. Wir haben auch schon das ein oder andere Stückchen von denen gespielt. Und es handelt sich um Main Concept. Die haben es genauso wie Too Strong auch doch noch geschafft, endlich ihr nächstes Album rauszubringen. Es heißt Equilibrium, war jetzt auch schon lange durch uns angekündigt, ist jetzt erschienen über Bubak im Jahre 2005. Ich sag's, obwohl schon oft erwähnt, trotzdem nochmal. Main Concept sind DJ Explizit an den Decks, David P. am Mic und Glamalicious für die Beats. Und damit ich euch gar nicht so viel erklären muss, spielen wir jetzt einfach München 58, das erste Lied von ihrer LP. Und da erzählen sie erstmal selber, wer sie sind. In der Tiefe meines Hirns macht sich ein Impuls breit. Ein Gedanke meldet sich zu Wort und meint, er wäre spruchreif. Wer will endlich hinaus, sich in dein Bewusstsein graben, um dort aufzublühen und später selber Früchte zu tragen. Ja, man möchte meinen, in all den Jahren hätte sich vieles verändert. Nun Seit unserem letzten Album sind wir 5 Jahre älter. Sonst alles beim Alten, was unsere Gruppe betrifft. Main Concept aus München mit dem 58er Shit. Wir sind noch immer zu dritt. Erstens, was lustiger ist. Zweitens, was immer so. Und drittens, gibt's keinen Grund, warum nicht. Wir machen Sound und wie gehabt ist der gut, wie er ist. Aus unserer eigenen und aus Publikums Sicht. Sind am Ganzen gleichermaßen beteiligt, am besten dargestellt durch ein gleichseitiges Dreieck. 2 Punkte bilden die Basis, der in der Mitte die Spitze. Welcher das ist, hängt davon ab, wo sich der Betrachter befindet. Glamourlicious für die Beats, explizit für die Cuts. Damit P für die Raps, represent für Fach. Mein Konzept ist im Haus, wir die Anlage auf. Damit P für die Raps, explizit für die Cuts. Glamourlicious für die Beats, represent für Fach. Mein Konzept ist im Haus, wir die Anlage auf. Seit Tag 1, als ich die anderen 2 kennengelernt hab, hat sich an unserem Konzept nichts Nennenswertes geändert. Die tightesten Texte auf die freshesten Beats, plus die lässigsten Cuts und alles im bestens bedient. Wir haben niemals gründlich geplant, wir machen so, dass es passt, eben auf Münchner Art. Und so erzählt man an der Isar, gibt's ein kleines Ensemble. Die sind frei von Zwängen und kreieren ihr eigenes Genre. Auch wenn ich Geld das Motiv ist, rap ich nur gegen Bezahlung. Doch mein Reichtum ist die Lebenserfahrung. Und wenn ich sehe, wie tief ich drinnen hängt, sehe ich daraus die Quintessenz. Man hört von uns die nächsten 58 Jahre mindestens. Glamourlicious für die Beats, explizit für die Cuts. Damit P für die Raps, represent für Fach. Mein Konzept ist im Haus, geh die Anlage auf. Damit P für die Raps, explizit für die Cuts. Glamourlicious für die Beats, represent für Fach. Mein Konzept ist im Haus, geh die Anlage auf. Ja. Schon immer war es mein Ambiente. Spot auf die Bühne und vor mir die kreischende Menge. Am Mic bin ich schon länger eine Legende. Und mittlerweile gebrauche ich auch meine heilenden Hände. Die Warterei hat ein Ende, die Zeit ist nun reif. Ich weiß Bescheid, ich sitz ja nur noch daheim und schreib. Während ihr immer noch schreit, nach Rap, der euch hype. Als hätte ich ein Rezept oder als wär mein Name Kneipp. Ich geb nichts auf den Hype, geh gelassen ans Mic. Bring den Scheiß wie eigentlich immer, gut durchdacht und gestylt. Das Spiel, das ich treib, heißt Rap. Ihr wisst, was ich mein, ich sag, was mir durch den Kopf geht. Aber so, dass ich's reim. Glamourlicious für die Beats, explizit für die Cuts. Damit P für die Raps, represent für Vibe. Mein Konzept ist im Haus, geh die Anlage auf. Damit P für die Raps, explizit für die Cuts. Glamourlicious für die Beats, represent für Vibe. Mein Konzept ist im Haus, geh die Anlage auf. Hier ist David 58P vom Goetheplatz bei Coast to Coast auf 94.0. Hört euch das an und werdet weise. Ja, das war München 58 von Main Concept. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, sind wir persönlicher Fan von dieser Gruppe. Und ja, das neue Album Equilibrium ist jetzt seit Montag, glaube ich. Ja, seit Montag im Handel erhältlich. Und was wollte ich noch sagen? Genau, es sind 16 Tracks, eine schöne Doppel-LP, pro Seite 4 Lieder. Und wer sich das Ding nicht holt, dem ist eigentlich wirklich nicht mehr zu helfen. Das ist wirklich der absolute Hammer, diese Platte. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und ja, ihr seid bei Coast to Coast. Noch 12 Minuten gibt's fette Positive Vibes hier auf Radio Ostfriesland. Und wir hören jetzt noch einen weiteren Track, aber davor noch ein Hinweis. Wir haben noch einiges zu verlosen, und zwar unter anderem auch noch von den Caverings Brothers eine Single und von Freeze und einen Rucksack von Eastpak. Und wer das gewinnen möchte, ruft an 049 21 91 5576. 049 21 91 5576. Und jetzt kommt noch Tricknology. Da wisst ihr mal, wie das Business in der Politik läuft. Main Concept. Alle dürfen wählen, doch nur wenige befehlen. Beware of the Tricknology. An alle da draußen, die mich noch nicht kennen. Ich bin einer von denen, die dieses Land überfremden. Bin am Goetheplatz geboren, doch nicht genetisch germanisch. Ich liebe meine Stadt, doch für den Staat empfinde ich gar nichts. Liegt daran, dass ich Herrschaft nicht akzeptiere, Führer nicht existiert, der mich repräsentiert. An diesem miesen Spiel um Macht und Geld bin ich nicht interessiert, weil nur der Gierigste gewinnt und das heißt, wir verlieren. Demokratie fährt mir ein wie ein Scheinbegriff. Opium fürs Volk, von dem es übers Fernsehen reichlich gibt. Ich frag mich, wer bezweifelt's, wie's eigentlich ist. Nicht das Volk regiert, es wird regiert von dem, der hinterm Schreibtisch sitzt. Aber das Volk ist frei, zumindest soll's so sein. Grundrechten und so, zwar nicht in Gegenwart der Polizei. Dafür entscheidet's, was es kauft, wohin es in Urlaub reist. Sogar wer das Land regiert, wer von zwei Volksparteien. Ich kann nur wählen, wer mir weniger stinkt. Und geb ihm meine Stimme, damit nicht sein Gegner gewinnt. Was bedeutet die Wahl schon? Ich kann nur sagen, voll Atom. Politik steht schon fest, wir bestimmen nur ihren Farbton. Alle dürfen wählen, doch nur wenige befehlen. Okay Leute, pass mal auf, ich hab euch was zu erzählen, und zwar so. In der Welt des freien Geistes herrschen anstatt Philosophen die Bürokraten und über ihnen die Massenpsychologen. Trotz all der Sachlichkeit geht's hier um die Emotionen, die die Massen so bewegen, Menschen nebenhin wohnen. An erster Stelle, auf Platz 1 wäre die Angst. Wer die Ängste lenkt, hält die Fäden in seiner Hand. Die Angst ums Auto, ums Haus, ums Leben, die Seinen und Angst vor der Strafe von oben, für aus der Reihe getanzt. Angst vor der Zukunft und die Welt, und die Zeiten sind krank. Am meisten die Angst vor bösen Fremden im eigenen Land. Kommt die Angst im Gesicht, im gemeinsamen Feind. Sind Völker und Herren gerade noch streiten, in zweit auf einmal vereint. Von Juden und Ketzern zu Kommunisten sind jetzt alle, die dem Staat nicht gefallen, einfach nur Terroristen. Plus macht der radikale Antiglobalist noch die Runde. Ein Teil des Volks wird so verdächtig, der andere folgsam wie Hunde. Plus die Medien wissen zu berichten, die reißerischen Gruselgeschichten von superdichten Jugendlichen, bewaffneten Horden, die rauben, plündern und morden, und Kinder nur noch potenzielle Kriminelle vom Morgen. Und all das steigert die Nachfrage nach Sicherheit. Politiker verkaufen Sicherheit, und die bezahlen wir mit unserer Freiheit. Doch die Frage ist, wer schützt uns vor ihnen? In dieser großen Illusion, die sie Demokratie nennen. Beware of the trick. Babylon be always stop. Beware of the trick. Knowledge is always with me. Babylon be always stop to get with me. Wozu der CFR, Illuminaten, Freimaurer, Bilderberger, wie sie auch heißen, diese gottverdammten Weltbeherrscher, ist im Endeffekt nicht wichtig, ist doch offensichtlich, offizielle Politik genauso nur Amigo-Business. Da oben hält sich, wer die Regeln bestimmt, die Staatsgewalt geht vom Volk aus, aber wo geht sie hin? Diejenigen fassen, die sich ihr Hirn weder waschen noch zurechtkleten lassen und ihr deswegen nicht passen. Deine Sicherheit bekommt so einen viel besseren Stand, sprach der freundliche Faschismus und lächelt mich an, fragt sich bei dem, was sich hinter dieser Maske verbirgt, ist auch derjenige sicher, der nicht akzeptiert. Yo, is you with me? What? Yeah. Bass, Beatbox. Yeah, das ist hart zu dem E-N-O. It's a story that must be told. And it goes a little something like this. Kennt ihr die Fabel von der Made im Speck? Die fraß und fraß und irgendwann war alles weg. Die Made war fett und jetzt lag sie im Dreck, sagt er erschreckt. Verdammt, ich kann ja gar nicht mehr weg. Denn es waren die letzten Jahre für die Made so fett, dass sie träge wurde und sie hat die Lage verschätzt. So lag sie paar qualvolle Tage am Fleck und endete schließlich im Vogelmagen als Snack. Ja, yeah, ihr seid bei Coast to Coast und wir haben jetzt gerade gehört, Madiger Skit von der Creme Fresh LP mit Beatbox von Bastler und davor Main Concept mit Tricknology. Und ja, wir möchten auf unsere Internetseite verweisen, www.coastradio.de. Da findet ihr alle Infos zur Sendung und da verlinken wir auch die Künstler, also Pearl One, Main Concept, Creme Fresh und Too Strong, die wir heute gespielt haben, und noch mehr, Grave Diggers, was alles da war. Und ja, uns gibt es in 14 Tagen wieder. Und ab da beginnt quasi die Sommerpause und da spielen wir wieder feinste DJ-Sets für euch. Alright, als letzten Tune sozusagen zur massiven Verabschiedung spielen wir ein Stück von der Chris 01-Platte. Soweit ich informiert bin, ist das ein Label, was auch von Bong Ra gemacht wird, aus Holland sozusagen. Auf jeden Fall aber super derbe neue Jungle-Musik, beziehungsweise ist das wahrscheinlich kein Jungle mehr, sondern irgendein Gemisch aus Breakcore und ganz vielen anderen Samples. Der Tune jetzt ist wohl von einem Original-Kiss-Tune nachgespielt, der heißt Warpigs. Und ja, die Leute gehen auch ordentlich drauf ab im Club, ist ein richtig fetter Tune. Ich würde sagen, wir sagen auf Wiedersehen. Ja, wir können noch verweisen auf Aufgedreht. Die haben morgen um 19.15 Uhr, soweit wir richtig informiert sind, ihre letzte Sendung. Da werden die sich sicher nochmal was Fettes einfallen haben lassen. Außerdem könnt ihr nächste Woche, also am 30.07. samstags um 20.05 Uhr wieder Drumkick hören für feine Beats und chillte Rap-Musik auch ja. Artist. Und wir sind noch nicht ganz alle Sachen losgeworden vom Verlosen. Ihr könnt also, ihr habt noch eine Chance, ihr könnt nochmal anrufen. 049-21915576. Alright, Adrian Bahne und Franz Hahnemann verabschieden sich. Ja, das war Coast to Coast für heute. Macht's gut. Come clean und am Ende Jabba mit Warpix. Ja, Shalom. Satan laughing spreads his wings.